junger Mann, es wurden Feinde gesichtet. Und jetzt hören sie auf zu jammern, schließlich haben sie sich verpflichtet. Schultern sie die Waffe und steigen sie jetzt ein. Wir wollen noch vor der Dunkelheit im Kriegsgebiet sein. Einstieg, Aufstieg, Abstieg, Ausstieg. Und wir kämpfen bis zum Sieg. Junger Mann, sie begleiten den Konvoi. Eine Routine, nichts weiter dabei. Der Sprengsatz auf der Straße war wirklich nicht nett, doch keine Panik. Wir bringen sie jetzt ins Feldlazarett. Eingang, Zugang, Abgang, Ausgang. Mit den Füßen voraus. Wieder mal ist es passiert, dass ein Mensch sein Leben verliert. Und wieder mal hat niemand geahnt, das war nicht geplant, niemand hat uns gewarnt. Und wieder mal ein überraschtes Gesicht, dass ein Krieg Leben fordert, das wussten wir nicht. Und wieder mal hat's niemand geahnt, das war nicht geplant, niemand hat uns gewarnt. Jetzt kommt der Papierkram, doch zum Glück gibt es ja für solche Fälle ein Standardformular, adressiert an die Familie des gefallenen Soldaten. Wir gedenken seiner und seiner heldenhaften Taten. Einsatz, Einsatz, Absatz. Wir kumulieren, es ist nur schwer zu akzeptieren. Wieder mal ist es passiert, dass ein Mensch sein Leben verliert. Und wieder mal hat's niemand geahnt, das war nicht geplant, niemand hat uns gewarnt. Und wieder mal ein überraschtes Gesicht, dass ein Krieg Leben fordert, das wussten wir nicht. Und wieder mal hat's niemand geahnt, das war nicht geplant, niemand hat uns gewarnt. Wieder mal ist es passiert, dass ein Mensch sein Leben verliert. Und wieder mal hat's niemand geahnt, das war nicht geplant, niemand hat uns gewarnt. Und wieder mal ein überraschtes Gesicht, dass ein Krieg Leben fordert, das wussten wir nicht. Und wieder mal hat's niemand geahnt, das war nicht geplant, niemand hat uns gewarnt. Wieder mal ist es passiert, dass ein Mensch sein Leben verliert. Und wieder mal hat's niemand geahnt, das war nicht geplant, niemand hat uns gewarnt. Und wieder mal ein überraschtes Gesicht, dass ein Krieg Leben fordert, das wussten wir nicht. Und wieder mal hat's niemand geahnt, das war nicht geplant, niemand hat uns gewarnt.